Zeit ist tot und still, doch was man will, ist, dass die Schau läuft. Wie sie alle schreien und ich nur wein, im Vorhang allein. Ich erinnere mich an dein Gesicht, du warst so freundlich. Doch sie schreien mich an, da ich nichts kann, wenn du nicht hier bist. Kann ich denn fliehen und bin auf den Knien, sie hören nicht mein Flehen. Kann es denn nicht sehen, ich möchte dich sehen und mit mir dann gehen. Nur du kannst verstehen, was ist nur geschehen. Wir treten nun auf, wird nur darauf. Doch bist du nicht da, er ist mir so nah. Er will, dass ich singe, es will mir nicht gelingen, er ist nicht wie du. Sag ich nur wozu? Leise sing ich mein Lied, voller Trauer, bin nur ein Monster, traumender Schauer. Er ist ein Teufel, so fleh ich weinen. Warum bin ich so einsam verlassen? Leb, um zu singen, wertloses Monster. Es kann ich sehen, uns nicht verstehen, liegt es am Boden, werden wir rufen. Hey, komm, erheb dich, du Zirkusmonster. Lieg hier ganz allein, es ist kein Schein, du bist gegangen. Lächelt er mich an, frag ich mich dann, wieso ist er hier? Sagen können sie nicht, warum du gingst noch vor dem Schaulicht. Die Löwen gingen fort zu deinem Ort, ich wär gern auch dort. Doch kann ich fliehen, bin schon auf den Knien und mit mir den Ring. Ich höre dich singen, sie hören nicht auf mich, es ist fürchterlich. Ich kann dich nicht nur sehen, ich will mit dir gehen. Ich dreh durch und flieh, auf mich stürzen sie, ich fahr auf den Grund, sie schlagen mich wund und mir wird nun klar, du bist nicht mehr da, bin ich ganz allein, wo kannst du nur sein? Leise sing ich mein Lied voller Trauer, bin nur ein Monster im Traum der Schauer. Er ist ein Teufel, so fleh ich weinend. Warum bist du nicht so einsam verlassen? Leb, um zu singen, wertloses Monster. Es kann ich sehen, uns nicht verstehen. Liegt es am Boden, werden wir rufen. Hey, komm, erheb dich, du Zirkusmonster. Leise sing ich mein Lied voller Trauer, bin nur ein Monster im Traum der Schauer. Er ist ein Teufel, so fleh ich weinend. Warum bin ich so einsam verlassen? Leb, um zu singen, wertloses Monster. Es kann ich sehen, uns nicht verstehen. Liegt es am Boden, werden wir rufen. Hey, komm, erheb dich, du Zirkusmonster. Leise sing ich mein Lied voller Trauer, bin nur ein Monster im Traum der Schauer. Er ist ein Teufel, so fleh ich weinend. Warum hast du mich einfach verlassen? Leb, um zu singen, wertloses Monster. Ich kann nicht sehen, sie nicht verstehen. Lieg ich am Boden, werden sie rufen. Hey, komm, erheb dich, du Zirkusmonster. Oh, bitte, befreit mich endlich. Lasst mich doch endlich gehen.